بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alles hoop met Allah in handen weten. Allah's zegen verheilen zijn op de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Die beste woorden zijn die woorden Allah's. En die waardigste woorden zijn die Allah's. En die beste woorden zijn voor die beste rechtheid met de rechtheid van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dat moet maar uitleggen. Die besten woorden, die waardigste woorden zijn die woorden Allah's. En die beste rechtheid met de rechtheid van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Und die übelsten aller Dinge, die Neuerung, jede Neuerung ist eine Erfindung, jede Erfindung führt zur Hölle. Ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen runterschlüsseln. Liebe Geschwister, bevor wir anfangen, heute inshallah mit dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala weiterzumachen, möchte ich mit euch einen Hadith teilen. Und zwar, dieser Hadith ist überliefert worden von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte dementsprechend, das Gebet, das man in der Gemeinschaft verrichtet, ist besser als das Gebet, das man alleine zu Hause verrichtet oder auf seinem Marktplatz, das heißt bei der Arbeit oder wo auch immer. Und zwar um ein 25-faches. Dies, weil wenn man den Wudu, also das Hadith geht so weiter, dies, weil wenn man den Wudu vollzieht auf die beste Art und Weise, und die beste Art und Weise ist so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Wudu vorgemacht hat, und dann geht man hinaus aus seinem Haus in Richtung Moschee, und der einzige Grund, warum man hinausgegangen ist, ist, weil man in die Moschee gehen möchte, ein Gebet verrichten möchte. Wenn man das macht, dann wird man für jeden Schritt, den man gemacht hat, um eine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erhöht. Und für jeden Schritt, den man macht, wird einem eine Sünde vergeben. Wenn man dann sein Gebet verrichtet hat, machen die Engel ein Gebet für einen, solange man noch an dem Platz, an dem man gebetet hat, sitzen geblieben ist. Da, wo du Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah gesagt hast, und du sitzen bleibst, solange du sitzen bleibst, die Engel beten für dich. Die sagen, Allahumma salli alayhi, Allahumma ghafir lah, Allahumma arhamah. Das heißt, O Allah, erbarme dich seiner. Allah, O Allah, vergib ihm. O Allah, schenke ihm Heil. Und sobald man dann natürlich den Platz verlassen hat, hört diese Gebete auf. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt dann weiterhin, und man ist, solange man auf ein Gebet wartet, bereits schon in einem Gebet. وَلَا يَزَالُ فِي الصَّلَاةِ مَنْ تَذَرَ الصَّلَاةِ. Das heißt, wenn du in die Moschee kommst und wartest, bis der Imam kommt und das Gebet verrichtet, solange du auf ihn wartest, alhamdulillah, bist du schon in einem Gebet. Und deswegen ist es ein Ansporn, dieser Hadith, für mich und für euch alle, die Geschwister, dass man sein Gebet verhäuft, nicht nur in der Gemeinschaft verrichtet, sondern besonders in der Gemeinschaft der Moschee verrichtet. Dann wird einem, wie gesagt, stell dir mal vor, wie viele Schritte du machst von zu Hause in Richtung Moschee. Also das sind sicherlich, je weiter du weg bist, desto mehr Schritte sind es. Und für jeden Schritt, den du machst, wird dir eine Sünde vergeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allbarmherzige und Gnädige. Liebe Geschwister, der Hadith von Mu'adh ibn Jabal, ich wiederhole noch einmal kurz. Wir haben über ihn schon 2 Wochen gesprochen. Inshallah wollen wir ihn heute vielleicht zu Ende bringen. Aber unser Ziel ist es nicht, liebe Geschwister, dass wir irgendwie die 40 Nawawi-Hadithe so schnell wie möglich einfach abhandeln und damit wir sagen können, am Ende, Alhamdulillah, wir haben die 40 Nawawi-Hadithe gelernt oder gehört oder verstanden oder sowas. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, Alhamdulillah, das, was wo wir uns jetzt gerade drin befinden. Das Ziel ist, dass wir uns Freitagabends treffen oder zumindest einmal die Woche treffen, ist ja egal wann, und Allahs Gedenken, Dhikr machen. Und das ist eine Form des Dhikr, die wir jetzt machen. Und damit wir unseren Iman stärken, und damit wir das eine oder andere Wort des Propheten sallallahu alaihi wasallam hören, auf das Allah dadurch unsere Herzen öffnet. Vielleicht das eine Wort findet Zugang zum Herzen und es verändert es. Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala sagte, O Gesandter Allahs, teile mir etwas mit, bring mir etwas bei, eine Tat, die, wenn ich sie tue, dann gehe ich ins Paradies. Und Allah entfernt mich dadurch weit weg von der Hölle. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, das, wonach du gefragt hast, ist eine gewaltige Sache. aber sie ist einfach für denjenigen, für den Allah sie einfach gemacht hat. Erstens, also ohne erstens im Hadith, du dienst Allah und gesellst ihm nichts bei. Zweitens, du verrichtest das Gebet. Du entrichtest die Zakat. Du fastest im Monat Ramadan und du vollziehst die Hajj zum Haus. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich dir nicht mitteilen, was die Tore sind, die Tore, die dich zum Guten führen? Er sagte: Selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte er: Das Fasten ist ein Schutz. Und das Spenden löscht den Zorn Allahs aus, genauso wie Feuer durch Wasser ausgelöscht wird. Und ebenso das Gebet inmitten der Nacht. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Soll ich dir nicht sagen, was der Kopf der Angelegenheit ist, heißt das Wort wirklich. Der Kopf unserer Angelegenheit, Ra'sul Amr. Und was der Grundpfeiler dieser Angelegenheit ist. Und was die Spitze des Kamelhockers ist, sagte selbstverständlich, der Gesandte Allahs, daraufhin sagte er, der Kopf der Angelegenheit, das heißt das Wichtigste, womit ich überhaupt entsandt worden bin, ist der Islam. Und der Grundpfeiler ist das Gebet, As-Salah. Und die Spitze des Kamelhockers ist der Dschihad. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Möchtest du nicht wissen, wie du all das, was ich dir bereits erzählt habe, auf einmal in ein Gesamtpaket sozusagen umsetzen kannst? Er sagte: Selbstverständlich, o Gesandter Allahs. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und zeigte dabei auf seine Zunge und sagte: Achte darauf, was du mit diesem da tust. Oder anders ausgedrückt: Sieh dich vor diesem da. Und er zeigte zu seinem Stück Fleisch, und zwar seine Zunge. Und daraufhin sagte Mu'az radiallahu ta'ala anhu: O Gesandter Allahs, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen für Dinge, die wir mit unserer eigenen Zunge nur sprechen? Das heißt, nicht einmal haben wir es getan, wir haben nur was gesagt. Er sagte: Möge Allah, möge deine Mutter dich verlieren, O Mu'az, werden die Menschen etwa am Tag der Auferstehung auf ihrem Gesicht ins Höllenfeuer gestoßen oder auf ihren Nasenlöchern aus einem anderen Grund, außer aufgrund dessen, was ihre eigenen Zungen geerntet haben? Und daraufhin ist der Hadith zu Ende. Und wie gesagt, ja, Geschwister, wir haben zwei Wochen bereits schon darüber gesprochen und heute werden wir inshallah das dritte Mal darüber sprechen und dieses oder nächstes Mal damit abschließen. Das letzte Mal sind wir stehen geblieben, liebe Geschwister, dabei, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir haben über das Nachtgebet teilweise gesprochen, das Nachtgebet gesprochen, und wir haben gesagt, dass das Nachtgebet, damit es das freiwillige Gebet nach Salat al-Isha gemeint bis Salat al-Fajr, was man verrichten kann, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gewöhnlich in 11 Raka'at verrichtet hat, das ist das beste Gebet, was man verrichtet nach seinem Fardgebet. Besser als die 2 Raka'at vor Dhuhr, nach Dhuhr, 4 Raka'at vor Asr, 2 Raka'at nach Maghrib, 2 Raka'at nach Isha und 2 Raka'at nach Fajr. Das Beste ist das Gebet in der Nacht. Und am besten ist es auch, dass man da regelmäßig seine Gebete verrichtet. Das heißt, dass man nicht einmal 3, dann 5, dann 7, dann mal 11 und dann 3 Tage mal nichts und dann einen Monat lang 11 jeden 8 Abend und dann 2 Monate. Am besten ist die Geschichte, indem man regelmäßig seine Raka'at verrichtet. Die minimale Anzahl ist die 1, das ist für diejenigen, die am faulsten sind. Und am meisten, wie gesagt, ist nach oben hin grenzenlos, nur dass du regelmäßig grenzenlos nicht einhalten kannst, logischerweise. Ja. Und wenn man schon so viel verrichten kann, dass man 11 Raka'at betet wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dann sollte man und auch schon vorher mehr auf seine Qualität achten, als dass man auf die Quantität achtet. Wie dem auch sei, der Hadith geht weiter und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, hat ihn gefragt, möchtest du natürlich die Fragen, die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam fragt oder stellt, damit es nicht gemeint, damit es gemeint ist, dass Aufmerksamkeit erwecken. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam will die Aufmerksamkeit des Zuhörers erwecken. Und das ist eine schöne Art und Weise, wie du jemandem etwas beibringen kannst, ohne, sage ich mal, wie ein Lehrer zu wirken oder irgendwie wie jemand zu wirken, der einem anderen etwas sagen möchte gegen seinen Willen oder ähnliches. Man sagt etwas, indem man erstmal das Einverständnis der anderen Person bekommt. Soll ich dir mitteilen, was der Kopf unserer Angelegenheit, das Wichtigste, womit ich überhaupt entsandt worden bin? Und er sagte, selbstverständlich, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Kopf unserer Angelegenheit, das Wichtigste überhaupt, ist der Islam. Und der Islam, liebe Geschwister, ist diejenige Lebensweise, die sich zeigt in Wort und Tat. Der Islam ist nicht eine Religion, der man sich zugehört, indem man etwas sagt und das war's, sondern wenn du Teil des Islam sein willst, dann musst du auch etwas dafür tun, um Teil dieses Islam und dieser muslimischen Gemeinschaft zu sein. Und jeder von uns weiß, dass der Begriff Islam unter anderem zu tun hat mit dem Begriff im Arabischen Istaslama. Istaslama bedeutet sich ergeben. Und deswegen ist der Islam die vollkommene Unterwerfung vor Allah. Und wenn man das einmal verstanden hat und verinnerlicht hat, dann kann man auch den Leuten erklären, gerade den Nichtmuslimen erklären, warum der Islam keine neue Religion ist, sondern die Religion aller Propheten vor uns war. Weil du kannst einen Christen fragen und ihm sagen, wie heißt eigentlich die Religion von Ibrahim a.s. Und er wird dir keinen Namen geben können für die Religion. Weil er hat erst für Judentum, hat er eins für Christen, aber es ist alles später, viel später nach Ibrahim gewesen a.s. Aber wenn du ihn fragst, ja, wie willst du denn am besten beschreiben, was Abraham a.s. gemacht hat? Er hat zu ihm gesagt, nimm deinen einzigen Sohn Ismail und opfere ihn. Und Ibrahim hat gesagt, mach ich. Das hat man Gott Ergebenheit. Und das ist die zentrale Lehre, die wir daraus zu lernen haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas anordnet und befiehlt, dann sagst du nicht, was ist der Sinn dahinter, warum soll ich das machen, welchen Nutzen hat Allah davon, das macht doch keinen Sinn oder ähnliches. Ibrahim a.s. wäre derjenige gewesen, der am ehesten das Anrecht darauf gehabt hätte zu sagen, was für einen Sinn macht es denn, oh Allah, wenn ich meinen Sohn für dich opfere. Und trotzdem hat Ibrahim das nicht gemacht. Deswegen sollen wir auch nicht solche Fragen stellen, die sinnlos sind. Es gibt natürlich Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt, die man sehr klar nachvollziehen kann. Ja? Wenn Allah zum Beispiel dir verbietet, den Alkohol zu trinken, dann weißt du, dass dieser Alkohol hat Schaden für dich in dir selbst und Schaden auch in deiner Beziehung zu anderen Menschen und ähnliches. Aber das Wichtigste an der Sache ist, dass der Alkohol, wenn man den trinkt, hat man Allah subhanahu wa ta'ala das Befehl oder Verbot widersprochen und man hat ihm nicht gehorcht. Das ist das Wichtigste an der Sache. Weil sonst kommt jemand zu dir und wenn du nämlich so argumentierst, musst du aufpassen, wenn du logisch denkst. Dann denkt der andere nämlich auch logisch. Dann sagt er zu dir, okay, Alkohol ein bisschen ist doch nicht schlimm. Dann sagt er zu dir, ich kann doch ein halbes Glas trinken. Ich trinke jeden Tag ein Glas. Und dann sagt der nächste zu dir, wenn man regelmäßig wenig trinkt, dann kann man trinken, man wird nicht betrunken. Ja? Und so irgendwann mal, wird man zu einem notorischen Trinker und wird nicht mehr betrunken und man trinkt eigentlich. Ja? Aber das Verbot ist schon bei einem Tropfen. Das Verbot ist nicht etwa bei einer bestimmten Menge oder so. Warum? Weil es geht darum, es verboten. Der Beweis ist ganz einfach. Der Beweis ist ganz klar. Am Anfang des Islam war der Alkohol verboten oder erlaubt? Er war erlaubt. Und es gibt Beweise im Koran dafür sogar. Ja, der war erlaubt, halal. Man durfte trinken. Ja, und das ist überliefert, authentisch, dass manche Sahaba haben getrunken. Ja, und warum? Weil es war halal. Also das kann man ihnen nicht vorwerfen. Ja, und irgendwann plötzlich kommt die Ayah aus Surat al-Ma'idah und hat es verboten. Und danach haben die Sahaba gesagt, okay, machen wir, stopp. Es ist verboten worden. Sofort haben sie ihre Gläser, in denen der Alkohol noch war, und ihre Flaschen ausgekippt. Und so, dass die Stadt 3 Tage lang noch gerochen hat nach dem Alkohol, den man ausgekippt hat. Warum? Weil sie haben etwas im Herzen gehabt. Im Herzen lautet, wenn Allah etwas sagt, das war's. Stopp, ich habe keine Wahl. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ Weder einem gläubigen Mann noch einer gläubigen Frau steht es zu, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie darin eine Wahl haben. Fertig. Und dieses war in ihrem Herzen verankert und deswegen war es sehr einfach, wenn nachher das Verbot kam, Alkoholverbot, Zinsenverbot, egal was, war gar kein Problem. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Abschiedspilgerfahrt musste nur sagen, Zinsen sind verboten, die Leute haben es einfach akzeptiert. Er hat gesagt, der erste Zins, den ist von seiner eigenen Familie, ist der erste Zins, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam ungültig gemacht hat, ist von seiner eigenen Familie gewesen. Unser Onkel kam nicht und sein Vater, sein Verwandte kam nicht, sie haben gesagt, langsam oder nein, wir wollen nicht, sondern fertig. Warum? Weil in ihrem Herzen war das verankert, sami'na wa ata'na, das heißt, wir hören und wir gehorchen. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, der Islam ist das Wertvollste, was du in deinem Herzen trägst. Der Islam ist das Wertvollste, der wertvollste Schatz, den du besitzt. Du überhaupt als Mensch hast nur einen Wert, weil du Muslim bist. Punkt. Das war's. Wenn du dich fragst, warum bist du wertvoll? Weil du Muslim bist, Alhamdulillah. Es gibt nichts anderes, was dich zu einem besonderen Menschen macht. Gar nichts. Die Wahrheit ist, dass alle anderen Dinge, die dich wertvoll machen in diesem Leben, sind spätestens vorbei, wenn die Leute von dir nicht mehr profitieren. Weil viele Beziehungen oder die meisten Beziehungen auf dieser Welt sind aufgebaut auf die eine Hand wäscht die andere Hand. Und sobald das nicht mehr gegeben ist, geht die Freundschaft in Anführungsstrichen auseinander. Sie war ja in Wirklichkeit keine richtige Freundschaft. Und das Einzige, was bleibt, ist der Islam. Und das wissen wir, Alhamdulillah, wenn man egal wohin reist, in irgendein Land, und man trifft in einem Land, wo keine Muslime so viel vorhanden sind, und man trifft auf einen Muslim, dann ist das Erste, man freut sich und sagt Assalamu alaikum, wa alaikum salam, und schon öffnen sich die Herzen füreinander. Warum? Weil der Islam ist das, was dem Menschen Wert gegeben hat. Und deswegen, wenn du kein Muslim wärst auf dieser Welt, du hättest bei Allah überhaupt gar keinen Wert. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn dieses Leben, diese Welt, diese Dunya, bei Allah subhanahu wa ta'ala so viel Wert hätte, das heißt, sie hat es nicht einmal, so viel Wert hätte, wie der Flügel einer Mücke, wenn das jemand sieht auf dem Boden, kann sein, ihm ist das egal, läuft einfach weiter. Das heißt, egal, er sieht es nicht einmal. Ja? Dieser Flügel einer Mücke, wenn diese Dunya so viel Wert hätte bei Allah subhanahu wa ta'ala, das hat sie nicht, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala keinem einzigen Kafir einen Schluck Wasser zu trinken geben. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Leben, liebe Geschwister, hat also noch weniger Wert. Warum? Weil er den Leuten zu trinken gibt und zu essen gibt und Frauen gibt und Kinder gibt und Häuser gibt und was nicht was gibt. Warum? Weil für Allah subhanahu wa ta'ala das hat überhaupt alles keinen Wert. Und hat es ja auch nicht, weil im Vergleich, wenn du gestorben bist, ist alles weg. Stell dir vor, liebe Geschwister, lieber Bruder, wenn du gestorben bist, 1 Million Jahre später. Du wirst irgendwo sein. Irgendwo, möge Allah uns allen Paradies versagen. 1 Million Jahre später, du wirst irgendwo sein. 2 Millionen, 3 Millionen, mach was du möchtest, wie viele Nullen du dran möchtest. Dann wirst du zurückschauen. Weil die Zahl wird irgendwann kommen. Die Zahl wird immer mehr, die wird nicht weniger. Irgendwann mal wird es sein, das Jahr 1 Milliarde, nachdem das Leben nach dieser Welt aufgehört hat. Und du wirst zurückschauen, und da kannst du dann dir einen Zeitstrahl malen, wenn es dich dann noch interessiert. Ja, malst du einen Zeitstrahl mit 0, das ist sozusagen, wo du angefangen hast zu leben. Ja, und dann, jetzt wo du jetzt bist, und dann versuchst du mal den dünnsten Stift zu finden, den du kriegen kannst, machst mal einen Strich, wie lange du gelebt hast. Du kannst sogar einen Strich machen, so lange du die Dunya gelebt hast, kein Problem. Ja. Und du wirst sehen, der Strich wird immer dünner, immer dünner, immer dünner und hat immer mal keinen Wert mehr. Und deswegen ist es völlig egal, was du in diesem Leben hast. Das Einzige, was du nach diesem Leben mitnehmen wirst, ist dein Islam. Dein Islam und dass du an guten Taten gemacht hast aufgrund des Islam. Denn du wirst sowieso nur belohnt werden für das, was du für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hast. Und deswegen, liebe Geschwister, wie sinnvoll ist es, dass jemand etwas vom Islam opfert für etwas aus diesem Leben? Wie sinnvoll ist es? Du opferst etwas, wofür du bei Allah subhanahu wa ta'ala ewige Belohnung bekommst, für etwas, was du in diesem Leben 2 Jahre bekommst, 3 Jahre, 10 Jahre, ich weiß nicht, welche Sache 50 Jahre überhaupt anhält in diesem Leben. Ja. Deswegen wundert man sich über manche Leute, die sagen, ja, ich mache das trotzdem, auch wenn das ein bisschen haram ist, aber es ist ja nur teilweise haram, meistens ist es halt. Liebe Geschwister, musst du dich das bewusst machen, dass die Sache, auch wenn sie nur ein bisschen haram ist, so wenig, ist es dir wirklich egal, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich sieht und dass du das machst, obwohl es verboten ist. Ist Allah subhanahu wa ta'ala bei dir in deinem Herzen so wertlos, dass du diese Sünde machst und es dir egal, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt? Und obwohl du, selbst wenn du nur ein bisschen Geduld hättest, würdest du dafür belohnt werden. Und wie wir heute gehört haben, auch in der Khutbah, Allah subhanahu wa ta'ala, normalerweise die Waagschale, wie sie aufgestellt wird, ja, ich will nicht die ganze Khutbah wiederholen, aber die Khutbah, wenn die Waagschale Yawm al-Qiyamah aufgestellt, da werden ja die guten und die schlechten Taten reingelegt. Und dann die eine Tat wird zehnfach vergolten und manche Taten werden so einfach vergolten und manche 700-fach und manche noch mehr 700-fach, aber die Geduld, die wird nicht gewogen durch die Waagschale, die kann nicht. Ja? Also das heißt, die Geduld bekommt man nicht 10-fach oder 20-fach oder 30-fach oder 100-fach oder 700-fach, sondern bekommt man so oft zurück, wie Allah subhanahu wa ta'ala will. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat sich diese Sache für sich behalten. Das müsst ihr euch mal bewusst machen, das ist so eine unglaubliche Ni'mah von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil jede andere Tat, du weißt, jede andere Tat ist mehr oder weniger definiert. Für das Fasten, für das Beten bekommst du das. Für die Zakat du bekommst das. Für die Hajj du bekommst das. Es ist fest, mehr oder weniger fest definiert. Aber beim Fasten hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, ich sage euch nicht die Belohnung dafür, sondern ich werde sie euch geben, Yawm al-Qiyam. Erweckt das in euch nicht irgendwie Hoffnung? Das heißt, selbst deine Sünden, selbst wenn sie so viel wären, so hoch wie der Mount Everest oder noch höher, du hast einen Joker, den du Allah subhanahu wa ta'ala, er kann dir dafür so viel Belohnung geben, wie er will, weil er hat es nicht definiert. Er wird sich auch nicht widersprechen. Er lässt sich das offen. Wenn er sieht, dass du, wir erhoffen uns bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn er sieht, dass deine linke Waagschale schwerer ist als deine rechte, dass er mit dem Fasten macht, was er will, so dass deine rechte Waagschale wieder schwerer wird. Das ist die Sache, die wir hoffen. Das Fasten habe ich erwähnt und auch, dass die Geduld. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass Allah die Geduldigen belohnen wird, ohne abzurechnen. Und Geduld bedeutet eben, wie wir gesagt haben, entweder man hat Geduld, indem man Abstand hält von der Sünde, oder man hat Geduld, zweite Form von Geduld, dass man etwas macht, was Allah verlangt hat von einem, dass man geduldig ist, indem man Allah verlangt hat. Dazu gehört das Fasten, das Beten. Das sind ja Sachen, die an sich anstrengend sind, es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala macht sie für einen einfach. Und die dritte Sache, wofür man Geduld haben muss, ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen prüft, durch irgendetwas, was in diesem Leben geschieht. Durch irgendwas. Und glaubt mir, liebe Geschwister, jede Sünde, die man unterlässt und Abstand davon hält, auch wenn es noch so anstrengend ist, die Seele will unbedingt diese Sache machen, die verboten ist. Egal wie lange man, egal wie viel Geduld man aufbringen muss, es ist einfacher als die Hölle. Einfacher als die Hölle. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran als Ausdruck der Verwunderung, وَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ. Das heißt, wie geduldig sie nur ausharren in Bezug auf die Hölle. Das heißt, der Mensch, als würde er sagen, ich mache das, ich mache das, ich mache das und ich mache das verboten, weiter verboten, weil ich werde das schon aushalten in der Hölle. Dafür spricht seine Tat. Der Mensch sagt das nicht. Wenn der Mensch das sagen würde, würde er ungläubig werden. Wenn der Mensch sagen würde, ich werde die Hölle schon aushalten, der wäre ungläubig. Weil Allah hat ihm gesagt, dass er es nicht aushalten kann. Ja? Aber seine Taten sprechen dafür, als würde er sagen, ich halte das schon aus. Die Sache ist nicht so, dass kein Mensch keine Sünde begeht. Jeder Mensch begeht Fehler, jeder Mensch begeht Sünden. Nur es ist halt so, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, die besten derjenigen Menschen, die Sünden begehen, sind diejenigen, die bereuen. Das heißt, die immer wieder, wenn sie was Falsches tun, sie bitten Allah um Vergebung und sie fassen den Entschluss, diese Sünde nicht mehr zu begehen. Sie versprechen Allah, dass sie die Sache nicht noch einmal begehen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, und der Grundpfeiler der Religion, der Grundpfeiler, die wichtigste Basis in der Religion ist das Salah. Das Salah, liebe Geschwister, ist diejenige Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst dir vorstellen, dass Salah, und das ist ein Gleichnis, nur um die Sache zu verdeutlichen, das Salah kannst du dir vorstellen, ist wie eine Telefonleitung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wort Dua, wisst ihr, Salah bedeutet eigentlich Dua, haben wir gesagt. Salah machen, beten, bedeutet eigentlich Dua machen. Das heißt, Allah anrufen, sagt man auf Deutsch. Wie man beim Telefon anruft, du rufst auch Allah subhanahu wa ta'ala an. Das Tolle an der Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala Es gibt niemals Störungen in der Leitung. Es sei denn, du bist derjenige, der die Störung gemacht hat. Wenn du derjenige bist, der die Störung gemacht hat, mit einer, eigentlich kann man nicht sagen, Störung gemacht. Man kann eigentlich sagen, wenn du derjenige bist, der die Leitung auflegt, du legst den Hörer auf, dann Allah subhanahu wa ta'ala ist zwischen dir und ihm die Verbindung gebrochen. Aber sobald du den Hörer aufhebst und Allah subhanahu wa ta'ala anrufst, Allah hört dich immer. Und Allah subhanahu wa ta'ala überhört kein einziges Wort von dem, was du sagst. Und das Tolle ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, auch wenn man auflegt, und das ist ja eine unverschämte Sache, wenn man einfach so auflegt, immer wenn man es immer wieder macht, trotzdem jedes Mal, wenn man Allah wieder anruft, er hört das Gespräch. Und er hört einem zu und er gibt einem sozusagen die Möglichkeit, wieder eine neue Beziehung aufzubauen mit ihm subhanahu wa ta'ala. Und wissen wir, liebe Geschwister, und solange man mit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden ist mit dem Salah, geht es einem gut. Und solange man das Gebet unterlässt, geht es einem schlecht. Und da wird man Probleme haben und man wird die Sünden nicht los. Und man wird psychische Probleme haben im Sinne von, dass man unzufrieden ist. Und es gibt keine Zufriedenheit, die man verspürt, wirkliche Zufriedenheit, wie wenn man ein aufrichtiger, gottergebener, betender Muslim ist. Und sowieso, der Begriff betend und Muslim, das kann man nicht mal da trennen. Geht nicht. Geht überhaupt nicht. Weil du sagst, ja, ich bezeuge, dass, du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. Das heißt, ich bezeuge, dass niemand der Anbetung würdig ist, außer Allah. Niemand verdient es, angebetet zu werden, außer Allah. Und nachher machst du es nicht. Das heißt, dein Zeugnis, was bedeutet das? Was bedeutet das, dass du sagst, Allah, du bist derjenige, den man anbeten muss? Jawohl. Aber du machst es. Ja, das ist ein Widerspruch. Deswegen, das kann man nicht voneinander trennen. Das Gebet kann man nicht trennen vom, deswegen Allah sagt dir ganz klar im Koran, ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Oder auf Arabisch heißt, damit sie für mich Ibadah machen. Und die Ibadah schlechthin ist das Salah zweifellos. Aber ohne, dass wir uns an diesem Punkt, liebe Geschwister, zu fest anhalten, kommen wir zum nächsten Punkt, inshallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte auch, soll ich dir nicht sagen, was die Spitze des Kamelhörers ist. Gemeint ist das, was wodurch die Muslime Ehre genießen. Dadurch, wodurch die Muslime Ehre genießen. Und nicht unterdrückt sind. Und nicht ungerecht behandelt werden. Und so weiter und so fort. Ja, dadurch, weil das ist das sozusagen erstmal ganz oben. Weil der Kamelhörer ist so und man ist dann ganz oben. Ja. Wenn man wieder runter geht, ist man unten. Dann gehen andere hoch. Ja? Dann gucken andere von oben auf einen runter. Aber wenn man selbst da hoch geht, dann guckt man von oben auf die anderen runter. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Spitze des Kamelhörkers ist der Dschihad. Ist der Dschihad. Und dieser Begriff Dschihad, liebe Geschwister, ist dasjenige Wort oder derjenige Begriff, im Islam, was den Leuten Angst verursacht, Angst bereitet, was ihre Herzen erschüttert, was ihre Herzen in Angst und Schrecken versetzt. Wisst ihr warum? Das ist ganz einfach, weil eines der wichtigsten Ziele des Dschihad im Islam ist es, die Ungerechtigkeit zu beseitigen. Egal welche Form der Ungerechtigkeit. Und wenn jetzt jemand selbst weiß, dass er viel Dreck am Stecken hat, viel Sünden begeht gegenüber nicht nur Allah, sondern auch besonders gegen andere Menschen, dann natürlich, wenn er den Begriff Dschihad hört, dann bekommt er, dann wird es ihm murmelig, ja? Dann bekommt er vielleicht Fieber, bekommt er vielleicht Übelkeit. Ihr dürft das Wort nicht benutzen sogar. Und was ich darauf hinaus will, liebe Geschwister, was man leider erlebt, viele Leute, wenn sie über dieses Thema sprechen, dann haben sie selbst über ihre Religion keine Ahnung. Oder man hat das Gefühl, sie versuchen sich irgendwie zu verteidigen. Dschihad, wisst ihr was, es ist ganz einfach. Müsst ihr euch so vorstellen. Wir sind hier in Deutschland. Deutschland, ich bin sicher, viele von euch sind Staatsbürger dieses Landes. Deutschland ist ein Staat, und dieser Staat hat ein bestimmtes politisches System und Wirtschaftssystem und was nicht was für Systeme. Und er hat jetzt Organe, die diesen Staat und dieses System versuchen zu schützen und zu verteidigen. Sie haben zum Beispiel die Polizei. Sie haben auch zum Beispiel, es ist innenpolitisch, ja, Polizei. Sie haben einen Geheimdienst. Jedes Land hat ein Geheimdienst. Sie haben eine Armee, die sogar das Land nach außen hin verteidigt. Das heißt, diesen Staat, diesen Apparat, ist ein Gebilde, ein Gedankenkonstrukt. In Wirklichkeit sind das ein paar Menschen, sonst gar nichts. Ja? Verteidigt nach außen hin. Das heißt, wir haben eine ganze Armee hier in Deutschland, die verteidigen diese Politiker wie Bundespräsident, Ministerpräsident, Außenminister, damit die weitermachen können. Die werden verteidigt durch eine Armee nach außen hin. Dann haben wir zum Beispiel ein weiteres Organ, das nennt man Verfassungsschutz. Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz, wie der Name sagt, er schützt die Verfassung. Ja? Und liebe Geschwister, im Islam das Gleiche. Genau das Gleiche. Genauso wie der deutsche Staat und jeder andere Staat ein System hat, das ihre Verfassung schützt, der Islam hat auch jemanden, der seine Verfassung stützt. Und das ist der Dschihad und die Gelehrten und die gläubigen Menschen, die Muslime und diejenigen, die das Gute gebieten, das Schlechte verbieten. Ja? Das ist die Sache. Wenn jemand also den Islam angreift, die Muslime verteidigen sich. Deswegen sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wenn jemand in dein Haus eindringt und versucht, dein Vermögen zu nehmen, soll ich mich verteidigen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, selbstverständlich. Er sagte, was ist, wenn er mich tötet? Was ist, wenn er mich sogar töten würde, dafür, dass er mein Geld nimmt? Soll ich dann nicht einfach ihm das Geld geben, damit er weggehen kann, der Verbrecher? Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nein. Wenn er dich tötet, dann wirst du ein Märtyrer sein. Und dann sagt er, und was ist, wenn ich ihn töten muss, weil er mir ein Haus eingedrungen ist und aus. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wird in der Hölle sein. Er wird in der Hölle sein. Ja? Deswegen, der Islam verteidigt sich und lässt nicht zu, dass man ihn angreift. Und diese Art der Verteidigung, liebe Geschwister, hat verschiedene Formen. Und eine davon ist, wie ich gerade eben darauf hingewiesen habe, dass wenn der Islam attackiert wird, egal wo, dass du versuchst, diese Attacken zu entgegnen. Meistens kann man das, gerade wenn man in einem friedlichen Land ist, wie hier in Deutschland, kann man das mit sinnvollen Diskussionen, Alhamdulillah, sehr oft beseitigen und entgegnen. Und da kann man schon die Wahrheit öfter darstellen. Ja? Ihr müsst euch mal bewusst machen, liebe Geschwister. Deutschland hat eine Armee. Diese Armee, angeblich, sie wollen sich schützen. Sie wollen ihr Land schützen. Richtig? Ich bin derjenige, der wirklich am wenigsten von euch allen interessiert ist an der Politik. Ihr könnt mir das glauben, die Leute, die mich persönlich kennen, ich bin derjenige, der am wenigsten interessiert ist am internationalen Weltgeschehen. Weil ich davon überzeugt bin, dass vieles davon, wenn nicht das meiste, eine Schauspielerei ist und viel Betrug ist. Und ich mich einfach nicht auf den deutschen Tag auf den Arm nehmen lassen möchte, wegen irgendwelchen Nachrichten, die mir also zusammengeschnitten werden und ich soll es dann auch glauben. Ja? Deswegen, ich bin nicht, sondern mir geht es nur darum, dass man als Muslim die Augen aufmacht und sich nicht auf den Arm nehmen lässt. So, die Sache ist, ihr müsst euch vorstellen, der deutsche Staat hat eine Armee, die sein System verteidigt. Und er nimmt sich sogar das Recht, dafür andere Menschen zu töten. Zu töten. Brutalste Art und Weise. Er nimmt sich sogar das Recht, Menschen zu schicken von dieser Armee in ein Land, das ungefähr 4750 Kilometer weit weg ist. Dürft ihr raten, welches Land? 8000 hoch. Ein großes Land, Afghanistan. Barakallah. Von Berlin nach Kabul sind fast 5000 Kilometer. Die schicken dahin Leute, damit sie das deutsche System verteidigen. Glaubt das jemand? Das ist Quatsch. Das glaubt keiner. Ich würde damit sagen, damit wird das sogar rechtfertigt. Und in Wirklichkeit schießen sie sich ins eigene Bein, weil das ist genau das, was natürlich wirklich Hass erregt bei den Menschen, die in Deutschland leben. Logischerweise. Wenn du gehst, ich bin zum Beispiel jetzt Afghaner, ja, und ich lebe in Deutschland, und du schmeißt mir irgendwelche Bomben auf mein Land, und dann soll ich auch noch klatschen, und dann auch noch meine Steuern weiter zahlen, dass du mir weiter meine Bomben schmeißen kannst auf mein Land, Das ist eine Paradoxie, die von den Menschen verlangt wird und dadurch, das erschafft Hass. Und deswegen ist die Tatsache, damit man die Augen aufmacht, dass die wirklichen Verbrecher und die wirklichen Terroristen im wahrsten Sinne des Wortes sind diejenigen Menschen, die solche Kriege führen. Das sind die Menschen, die es waren. Und nicht die Leute, die man euch zeigt im Fernsehen, die einen Turban aufhaben und einen langen Bart haben und arabische Kleidung tragen und in irgendeinem Land leben, auch in den Bergen, ja, ohne zu verteidigen oder sonst irgendetwas. Ich will nur sagen, dass die wahren Urzieher sind diejenigen, die solche Kriege in Gang setzen. Weil die Katze am Schwanz zu packen, das ist nur, das macht man, damit man ein Feindbild hat. Ja? Das macht man immer so. Man sagt, hier ist ein Feindbild und dieser Feind, das ist unser Feind und den müssen wir vernichten. Deswegen alle mitmachen. Bis Saddam dann getötet worden ist, das wisst ihr alle, das ist eine Realität. Auch es gibt natürlich Iraker, die sagen, der ist nicht gestorben, weil er Doppelgänger hat. Aber gehen wir mal davon aus, er ist gestorben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und er hat sie geärgert, indem er im letzten Moment noch gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Das ist ein Zeugnis, dass wir bezeugen werden. Die Absichten kennt nur Allah. Das ist uns egal. Das ist völlig egal. Aber die Tatsache ist, dass er die Shahada zweimal gesagt hat. Und dann hat er bei wa anna Muhammadan konnte er nicht mehr zu Ende sagen, weil Allah wollte, dass er bei Ashhadu an la ilaha illallah stirbt. Allah wollte, dass seine letzten Worte sind La ilaha illallah. Und ohne, dass eure Emotionen irgendwie euch kontrollieren, lasst euch Allahs Buch kontrollieren und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kontrollieren. Ja? Wir bezeugen für das, was wir sehen. Das war's, Punkt. Deswegen, als einmal ein Mensch einen anderen Menschen umgebracht hatte in einer Schlacht beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam, da hat dann, der eine hatte dann, der eine Muschrik, der Götzendiener, der hat, bevor er getötet worden war, hat er gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Und dann hat der Muslim ihn trotzdem getötet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, als er das erfahren hat, hat er zu ihm gesagt, du hast ihn getötet, nachdem er la ilaha illallah gesagt hat? Denn man sagte, oh Gesandter Allahs, er hat das nur gesagt, also gerade wollte ich ausholen, er hat das nur in dem Moment gesagt, damit er sich schützt vor dem Schwert. Der Prophet sagte zu ihm, du hast ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Er sagte, oh Gesandter Allahs, nochmal, er hat das nur gesagt, um dich zu schützen. Der Prophet sagte zu ihm, du hast ihn getötet, nachdem er La ilaha illallah gesagt hat. Was willst du am Tag der Auferstehung machen, wenn La ilaha illallah erscheint und ihn verteidigen wird gegen dich? Was wirst du machen? Das ist Allahs Wort. Du wirst kein Argument haben dagegen. Ja? Und das ist die Sache, liebe Geschwister. Allah weiß, was in den Herzen drin ist. Aber wir müssen bezeugen für das, was offensichtlich gesagt wird. Und ihr kennt auch den Hadith, wenn ich im schlechten Sinne was von Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, wo er sagt, dass am Ende der Zeit wird es eine Zeit kommen, der Hadith ist sahih, am Ende der Zeit wird eine Zeit kommen, an dem es kein Salah mehr geben wird, kein Zakah mehr geben wird. Die Leute werden La ilaha illallah sagen und sie wissen nicht einmal, warum sie es sagen. Sie sagen, wir sagen das nur, weil unsere Vorväter haben das gesagt. Daraufhin sagte der eine, der zugehört hatte, ich glaube, es ist Salah, er sagte zu Hudhayfa radiallahu anhu, ja, und was wird ihnen das denn helfen, wenn sie La ilaha illallah sagen, sie wissen aber nicht, wie man betet, wie man fastet, wie man Zakah macht. Hudhayfa wendet sich ab von ihm. Hudhayfa guckt ihn nicht an, geht weg. Dann sagt ihm nochmal, was nutzen sie, wenn die La ilaha illallah sagen? Aber sie wissen nicht, wie man betet, sie wissen nicht, wie man fastet, sie wissen nichts von dem Ganzen. Und Hudhayfa wandt sich wieder von ihm ab und gibt ihm einfach keine Antwort. Und beim dritten Mal sagt er und dreht sich zu ihm und sagt, weißt du was? La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. La ilaha illallah wird sie erretten vor der Hölle. Das ist die Antwort von Hudhayfa radiallahu anhu gewesen. Ja. Und das ist kein Widerspruch zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, sie wissen nicht, wie man betet. Sie wissen nicht, wie man fastet. Das Wissen ist nicht mehr da. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte am Ende der Zeit, der Koran wird nicht mehr da sein. Der Koran wird nicht mehr da sein. Nicht, weil er verfälscht wird. Der Koran wird niemals verfälscht. Sondern der Koran eines Tages, Allah wird ihn zu sich nehmen. Und du wirst diese Blätter, die du siehst, dieser grüne Mushaf oder wie auch immer die Farbe hat, du wirst eines Tages das Buch aufschlagen und du wirst darin keine Worte mehr finden. Allah wird sie zu sich genommen haben. Das ist, was am Ende der Zeit passiert. Das gehört zu unserer Aqidah, Aqidah Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Die Worte Allahs sind, die kommen von ihm und sie kehren wieder zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und deswegen, liebe Geschwister, die Sache ist, um nochmal zurückzukommen, warum darf ein Land sich verteidigen und innerhalb von 9 Jahren offiziell, ich sage absichtlich, damit meine afghanischen Geschwister nicht böse werden, offiziell, nach meiner Kenntnis, 8000 Zivilisten getötet haben, seit 2001, offiziell. Und Allah weiß die Zahl am besten. Das ist offiziell. 8000 Zivilisten getötet, warum? Weil man sucht einen Terroristen. Einen für 8000. Ist das eine Begründung? Im Irak war es, man sucht einen für 1 Million oder noch mehr Menschen, die gestorben sind. Und natürlich Kinder. Viele Kinder gestorben. Und Verletzte, Allahu a'lam, wie viele Verletzte es sind. Und Leute, die ihr Leben lang geschädigt sind. Das ist eine Begründung, damit man sich selbst verteidigt. Aber wenn der Islam sich verteidigen will, das geht nicht. Wenn der Islam sich verteidigen will, man ist ein Terrorist, man ist ein Extremist, man ist ein Fanatiker, man ist ein Fundamentalist, nennt die Begriffe, wie sie wollt, am laufenden Band. Das sind die Maßstäbe, die gesetzt werden. Ich zeige euch ein weiteres Beispiel. In Philistin zum Beispiel. Der internationale Gerichtshof hat im Jahr 2004 hat man ihm einen Fall vorgelegt. Die Leute wollten wissen, der Staat, der sich Israel nennt, er wollte eine Mauer ziehen, um die Siedlungen in den besetzten Gebieten, besetzt, weil sie den Palästinensern gehören. Ja. Dann haben sie einen Antrag gestellt an den Internationalen Gerichtshof. Der Internationale Gerichtshof gilt unter dem Kuffar als das höchste Gericht auf dieser Welt. Das höchste Gericht auf dieser Welt. Das besteht aus 15 verschiedenen Richtern. Und diese Richter, sie urteilen in einem bestimmten Fall. Und wenn sie diesen Fall verabschieden, und ich glaube, wenn die Mehrheit zugestimmt hat, sie haben sie auch 15 wahrscheinlich genau, was ihre Zahl ist, dann wird das sozusagen legalisiert oder illegalisiert. Nach internationalem Gericht, sagen sie. Normalerweise bei allen Entscheidungen, die dort betroffen werden, da gibt es 9 zu 6, 15 muss es werden, ja? 9 sagen ja, 6 sagen illegal, 8 sagen illegal, 7 sagen illegal und so weiter und so fort. Als man den Fall der Palästinenser ihnen vorgebracht hat, Israel-Palästina-Konflikt, haben sie auch darüber entschieden, ob diese Mauer legal ist oder illegal ist. Aber bevor sie das entscheiden mussten, mussten sie entscheiden, ob das von Israel besetzte Gebiet wirklich besetzt ist oder nicht besetzt ist. Und sie haben diese Frage erstmal beantwortet und daraus ergibt sich die andere Antwort. Sie haben gesagt, dass Israel diese Gebiete illegal besetzt hat. Ja, das hat der Internationale Gerichtshof 2004 haben das entschieden und veröffentlicht. Fangen Internet nach. Habe ich selbst gemacht, kann ich nach. Kannst du auch nachlesen. Und guckt euch mal an, wisst ihr, in welche Stimmen das abgestimmt war? Wie viel zu wie viel? Weiß jemand das vielleicht von euch? Wahrscheinlich knapp. Nein, das ist einer von den wenigen Urteilen, die eindeutig ausgefallen sind. Ja? Und zwar 14 zu 1. 14 der Richter haben gesagt, das ist illegal. Und die Mauer muss weg. Und diese Gebiete gehören den Palästinensern. Weil die haben nämlich einen Grundsatz, der lautet, ein Gebiet darf nicht durch Krieg erobert werden. Ja? Das bedeutet auch, die von 67 Gebieten, Israel-Gebiete, alles illegal. Nach internationalem Recht. Ja? Ich will nur sagen, es gibt Maßstäbe, es gibt verschiedene Maßstäbe, die Leute spielen. Ja? Dass man sich nicht auf den Arm genommen fühlt, was einfach da ist. 14 zu 1. Wer war der eine? Der heißt Thomas Bürgenthal. Ja, der wird Thomas Bürgenthal gesprochen. Bürgenthal. Warum? Ja. Und aus Amerika. Er ist Amerika. Und nicht nur irgendein Amerikaner, sondern ein jüdischer Amerika. Genau, ein jüdischer Amerika. Aber das Witzige an der Sache ist, auch er hat gesagt, das ist illegal. Nur da war nicht mit allem einverstanden, was geschrieben wird. Also das heißt, auch diese Entscheidung, weil es ging um mehrere Sachen, ja, aber auch diese Entscheidung war einverstanden. Das heißt, eigentlich waren es 15 zu 0. Wen interessiert es? Niemanden interessiert es. Aber natürlich ist das ein Argument, um den Leuten zu zeigen, Leute, guckt mal, ihr macht Gesetze und dann haltet ihr euch nicht dran. Das geht nicht. Macht Gesetze weg, damit ihr wenigstens euch nicht selbst auf den Arm nehmt. Versteht ihr? Ja? Nur das weiß ja keiner. Das wird entschieden, aber danach handelt niemand. Danach handelt niemand. Und deswegen, liebe Geschwister, darauf will ich hinaus, dass einfach die anderen dürfen sich verteidigen, egal wie. Dürfen sie. Auch mit Gewalt. Vor einigen Jahren, ich glaube, das war noch zu meiner Schulzeit, da war ein Flugzeug, ein Flugzeug ist in der Nähe von China abgestürzt. Habt ihr das mitgekriegt? Ja? Da ist ein Flugzeug in China abgestürzt. Es war ein amerikanisches Flugzeug. Und ihr könnt euch vorstellen, es war ein Spionageflugzeug. Es war nicht ein Flugzeug. Ihr wisst, wo Amerika ist und wo China ist. Ja. Das ist nicht so aus Versehen dort hingekommen. Ja. Sondern das ist Absicht dahin. Ist doch, ich will damit sagen, dass auch man verkauft uns für dumm. Guckt euch einmal an, zum Beispiel die Satelliten da oben im All. Die Satelliten im All, liebe Geschwister, die sind bestimmt nicht dafür da, damit du RTL und Sat1 und ZDF und Pro7 gucken kannst. Das kannst du deiner Oma erzählen. Sie wird das vielleicht glauben, weil sie hat noch ARD, ZDF und Südwest 3 geschaut und die freut sich durch Farbfernsehen und weiß nicht was. Aber diese Satelliten, liebe Geschwister, ist ein... das ist übrigens, was ich sage jetzt, meine Behauptung. Nicht, dass jemand sagt, das ist Islamunterricht oder das ist islamische Meinung. Das ist meine Meinung. Es ist immer so, man hat viele Ziele, wenn man das aufbaut, 10 Stück. Und eins davon kann man den Menschen als verkaufen und dann sagt man denen, das ist gut für euch. Das ist gut für euch. Zum Beispiel, man führt Krieg und man sagt den Leuten, wisst ihr was, wir bringen euch Demokratie. Ja. Aber man sagt denen nicht, wir bringen euch 1 Million Tote mit. Und das sind von euch die Toten, nicht von uns. Und wir bleiben bei euch und wir gehen nicht weg. Und wir beuten euch aus und wir gehen auch nicht weg. Und wenn ihr euch gegen uns wehrt, werden wir euch töten. Ja, das sind die anderen Punkte, die man nicht erwähnt. Aber wir bringen euch Demokratie. Ja? Welche Form Demokratie, weiß ich nicht. Weil es gibt verschiedene Formen Demokratie. England an Demokratie, Deutschland an Demokratie, Frankreich an Demokratie, Amerika an Demokratie. In der Schule wird eine ganz andere Demokratie gelehrt, die überhaupt keinen Realitätsbezug hat. Ja? Diese alle Sachen, die ich sage, man versucht uns einfach zu dumpf zu verkaufen. Aber in Deutschland wäre es aber wir Muslime, man darf sich nicht verteidigen. Nummer eins, wir sind dagegen, dass man Bomben schmeißt in Deutschland. Ja? Auch in anderen Ländern. Ja? Nummer zwei, wir sind dagegen, dass man Hochhäuser sprengt. Okay? Wir sind dagegen, dass man Selbstmord macht. Ja? Sogar auch wenn du niemanden mittötest, nur dich allein, das ist verboten. Allah sagt, wala taqtulu anfusakum. Ja? Ihr tötet euch nicht selbst. Wir sind dagegen, dass man andere Menschen zwingt, den Islam anzunehmen. Wir sind dagegen, dass man andere Leute bekämpft, damit sie den Islam annehmen. Also, ja, das gibt es auch nicht. Allah sagt im Koran, la ikraha fid din. Also, es gibt keinen Zwang zur Religion. Man kann nicht jemanden zwingen, Muslim zu werden. Ja? Das alles, damit die Leute mich nicht missverstehen. Hier geht es nur darum, dass man die Bilder nicht verzerrt sieht und damit man nicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, sagt man auf Deutsch. Ja? Vor lauter Bäumen, du siehst nicht mehr, wo ist der Wald? Du weißt nicht, wo er ist. Ja? Du bist nicht drin. Ja? Darum, es geht darum, weil man sieht oft die Wahrheit nicht mehr, wenn man zu viel Fernsehen schaut. Und ich hoffe, ihr seid so vernünftig, dass ihr kein Fernsehen schaut. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Mu'ad, soll ich dir nicht sagen, wodurch du all das, was ich dir jetzt gesagt habe, in den Griff bekommst. Auf einmal sozusagen umsetzen kannst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auf seinen Sohn und er sagte, achte auf das, was du sagst. Achte auf das, was du sagst. Und gesagt, wenn wir etwas zur Rechenschaft gezogen, wird es so viel sagen. Das heißt, ich muss nicht einmal danach handeln, ich brauche es nur sagen. Und schon werde ich zur Rechenschaft gezogen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, möge deine Mutter nicht verlieren. Denkst du, die Menschen werden etwa am nächsten Tag aus einem anderen Grund in die Hölle geworfen, außer aufgrund dessen, was sie gesagt haben? Und das ist, liebe Geschwister, das Wichtigste überhaupt. Die Gelehrten sagen, zu sagen, ich weiß nicht, ist die Hälfte des Wissens. Wenn du über deine Religion gefragt wirst, sag, ich weiß und gib die Antwort mit einem Beweis. Oder sag, ich weiß nicht und schweige, das wird besser für dich sein. Ist besser, als wenn du etwas sagst. Denn sobald du etwas sagst, Allah wird dich fragen, warum hast du das gesagt? Wir haben gesagt, wir haben gehört auch heute in der Khutbah, dass egal was man tut, was man sagt, Allah wird einen dafür zur Rechenschaft ziehen. Gemeint ist, er wird einen fragen. Das heißt, Allah sagte, Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Das heißt, wahrlich, das Gehör, die Augen und das Herz, nach all diesem wird gefragt werden. Gefragt werden heißt, für dich fragen, was hast du da gesagt? Was hast du da gesehen? Was hast du da gehört? Was hast du da geglaubt? Ja? Das sind die Fragen, die Geschwister, die dir gestellt werden am nächsten Tag. Und das ist eine Sache, für die man sich verantworten muss und auf die man sich Yawm al-Qiyamah vorbereiten muss. Und da gibt es kein Entkommen. Und wenn du sagst, dass über Allahs Religion, nein, das gibt es bei uns im Islam nicht, oder das ist Teil des Islam, oder weiß ich was, du sagst zum Beispiel, ja, das ist eine gute Sache, das ist Teil des Islam. Meint so. Und da wirst du gefragt werden, mein Diener, woher hast du gewusst, dass das Teil des Islam ist? Ist das einfach nur deine Idee gewesen oder hast du dafür eine klare Aya aus dem Koran oder aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und wenn du keinen Beweis hast, dann such dir einen Beweis. Hauptsache du sagst nichts ohne Grund und ohne dich dafür verantworten zu können. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass das, was man sagt mit seiner Zunge, ist der erste Grund, warum man in die Hölle geworfen wird. Der erste Grund. Durch die Zunge spricht man Schirk aus. Du sagst zum Beispiel, du betest zu jemand anders als Allah, machst ein Bittgebet zu jemand anders als Allah, egal was es ist. Irgendein Mensch oder ein Tier oder weiß nicht was, oder ein Stein oder sonst was. Dann wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Das ist einfach ein Schirk. Oder wenn du sogar schwörst und sagst, ich schwöre bei jemandem, ich schwöre beim Propheten, das darf man nicht. Der Prophet sagte, man kann halif und verlihrif billah au liyasud. Oder man harafa bi ghayrillah faqad ashrak. Das heißt, wer bei jemand anderes schwört außer bei Allah, hat Schirk begangen. Und durch die Zunge begehst du eine Falschaussage vor Gericht. Dein Freund hat einen Gerichtsprozess und er braucht unbedingt einen Zeugen, damit er nicht angeklagt wird, damit er nicht hinter Gittern kommt. Was macht er? Er nimmt seinen besten Freund, sagt, guck mal, bezeug doch mal für mich. Sag nur, du hast mich gesehen an Tag so und so, dass ich nicht da war und weiß ich was. Das ist meine Falschaussage. Und das gehört zu den größten der großen Sünden. Durch die Zunge, liebe Geschwister, begeht man, kann es sein, dass man etwas sagt, wodurch man in die Hölle geworfen wird, wa'iyadu billah. Darauf hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitgeteilt. Und deswegen hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam über Mu'adh gewundert. Aber er sagt zu ihm, thakilatka ummuk. Das heißt, möge deine Mutter dich verlieren. Was heißt dieser Begriff? Ich habe den wortwörtlich übersetzt, weil ich keine andere Übersetzung finde. Ja? Wie man das am besten übersetzen könnte. Wortwörtlich heißt es das, was ich gesagt habe. Aber gemeint ist was anderes. Gemeint ist was anderes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat manchmal Dinge gesagt in seinem Zorn, die er nicht so gemeint hat, wie er sie gesagt hat. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam selbst in folgendem Hadith, und der Hadith ist überliefert bei Sahih Muslim. Er sagte, Sulaym, wusstest du nicht, dass meine Bedingung, die ich gestellt habe bei meinem Herrn, ist folgende. Ich habe folgende Bedingung gestellt. Ich habe gesagt, O Herr, ich bin ein Mensch, ich bin manchmal zufrieden, genauso wie andere Menschen zufrieden sind, und manchmal bin ich zornig, genauso wie andere Menschen zornig werden. Deswegen, wenn ich gegen jemanden einen Dua gesprochen habe, der diesen Dua nicht verdient hatte, O Allah, dann bitte ich dich darum, dass du dieses Bittgebet für ihn zu einer Reinigung machst. Zu einer Reinigung und Vermehrung seiner guten Taten und zu einer Näherung zu dir, O Allah, am jüngsten Tag. Insofern, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas gesagt hat und diese Sache hat die andere Person nicht verdient gehabt, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dieses Bittgebet umwandeln in ein Bittgebet nicht gegen die Person, sondern für die Person. Insofern war es ein Bittgebet für. Und deswegen, wenn die Gelehrten die Situationen aufzählen oder die guten Taten von Mu'adh aufzählen oder die guten Errungenschaften aufzählen von Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, dann erwähnen sie das auch. Muss man das auch erwähnen, dass der Prophet gegen ihn Dua gemacht hat. Weil in Wirklichkeit ist es ein Dua für ihn gewesen und nicht gegen ihn gewesen. Wallahu a'lam, liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns Nutzen geschenkt hat. Aus diesem Hadith, liebe Geschwister, haben wir vieles gelernt. Wir haben gelernt, dass die Sahaba radiallahu anhum diejenigen sind, die am meisten, am besten, am stärksten gewetteifert haben, wenn es um gute Taten geht. Wir haben gelernt, dass man durch gute Taten ins Paradies kommt. In dem Sinne, dass wenn man die guten Taten verrichtet, sind sie ein Grund für die Barmherzigkeit Allahs. Und durch Allahs Barmherzigkeit kommen wir dann ins Paradies. Wir haben gelernt, dass man Allah anbeten darf, um ins Paradies zu kommen. Und dass man nicht Allah nur anbeten darf, um damit er mit einem zufrieden ist. Wir haben aus diesem Hadith gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er einem hilft, dann macht er einem jede gute Tat leicht. Und es ist für ihn ein sehr leichtes. Und wir haben gelernt, und das ist sehr wichtig, dass der erste Grund, warum man ins Paradies eingeht, sind die Pflichten, die Allah einem auferlegt hat. Und deswegen, lasst euch nicht verblenden und lasst euch nicht auf den Arm nehmen von Leuten, die euch sagen, man muss nur ein guter Mensch sein. Und sie zeigen dabei auf ihr Herz. Und sie sagen, der Glaube ist im Herzen. Also sie wollen damit sagen, man muss nicht unbedingt seinen Glauben nach außen zeigen, indem man gute Taten verrichtet oder so etwas. Sie sagen, es reicht, wenn du im Herzen gut bist und Gutes für die Menschen tust. Und dann sagen wir, okay, wenn du das machst, dann wirst du vielleicht von den Menschen belohnt werden in diesem Leben. Aber wenn du gestorben bist, warum willst du ins Paradies? Du willst ins Paradies für was? Damit du ein bisschen gute Taten, weil du ein bisschen gute Taten gemacht hast, weil du vielleicht 3 Stunden in deinem Leben, 1 Stunde, 1 Jahr, 10 Jahre, weil du 30 Jahre lang Gutes gemacht hast, willst du für 1 Milliarde Jahre ins Paradies gehen? Wo ist dein Maßstab? Ja? Du kriegst nicht einmal einen Augenblick im Paradies, weil du hast in diesem Leben Gesundheit gehabt, du hast Kinder gehabt, du hast Eltern gehabt, du hast Freunde gehabt, du hast Geld bekommen von Allah, du hast Wohlbefinden genossen und vieles andere, und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht ungerecht behandelt. Aber im Jenseits bekommst du nur ins Paradies durch Allahs Rahma, durch die Rahma, nicht durch deine guten Taten. Wir haben gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas sagt, dann spricht er aus vollkommener Weisheit. Macht euch mal bewusst die Reihenfolge, die er erwähnt hat. Er sagt, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten, Fasten, er hat erstmal das Glaubensbekenntnis erwähnt, dass du Allah dienst und nicht weigerst. Das Gebet, Zakat, das Fasten und die Hajj. Und diese Reihenfolge macht einen großen Sinn, weil die Shahada ist die Voraussetzung für jegliche gute Tat. Das Gebet ist dasjenige, diejenige Fard oder diejenige Pflicht, die Allah 5-mal pro Tag einem auferlegt hat. Da kommt die Zakat, sie ist nur 1-mal im Jahr Pflicht, deswegen kommt sie nach dem Salah. Da kommt das Siyam. Das Siyam ist ebenfalls nur 1-mal im Jahr Pflicht. Aber die Zakat kommt vorher, weil die Zakat profitierst du davon, weil du dich reinigst und läuterst und auch eine andere Person, weil sie Zakat bekommt. Und dann als fünftes die Hajj, weil sie auch nur 1-mal im Leben, nicht nur 1-mal im Jahr Pflicht ist, sondern 1-mal im Leben. Und wenn man sie jedes Jahr macht, kann man machen, aber die ist trotzdem nicht Pflicht, sondern es ist dann eine freiwillige Tat. Und wisst ihr, die Pflicht ist wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala als eine freiwillige Tat. Wir haben eine ganz wichtige Sache gelernt. Und das ist auch eine Sache, die findet man nur heraus, indem man entweder verinnerlicht, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, oder indem man einfach liest, was die Gelehrten gesagt haben. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat erst angefangen mit den Pflichten und dann hat er den Leuten die freiwilligen Sachen beigebracht. Und das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, für uns bei der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir Da'wah machen und die Leute zum Islam einladen, das heißt, jemand, der den Islam halb auslebt, und wir wollen von ihm verlangen, dass er ein guter Muslim wird, ein rechtschaffen, aufrichtiger Mensch wird, dann fangen wir nicht an, mit ihm Sachen von ihm zu verlangen, die fehl sind. Dass er, wenn er zum Mittagsgebet kommt, muss er den ganzen Prozess mitmachen. Ich sage Prozess aus seiner Sicht. Alhamdulillah, wir genießen das Gebet. Aber die Person, die neu zum Islam gekommen ist und dann neu angefangen hat zu beten, wie ist es anstrengend? Du wirst mit ihm erstmal Adam, okay? Dann wirst du von ihm 4 Raka'at. Erst muss er Wudu machen und die Moschee kommen. Dann 4 Raka'at zu beten, 2 und noch und 2. Dann 4 Fard. Dann nochmal 2. Und manche beten sogar 4 nach und so und noch. Ja? Das ist für ihn. Und dann auch Dhikr machen. Das ist für ihn zu viel. Mach ihn die Sache einfach. Sag ihm nein. Am Anfang, wenn er gerade neu angefangen hat, sag ihm, pass mal auf, mein Bruder. Mach mal deine 4 Raka'at. Und dann ist was. Fertig. Du brauchst nur 4 verrichten, das ist dein Fard. Wenn er dann freiwillig mehr beten möchte, weil er sieht, alle Muslime beten, möchte er freiwillig mitbeten, darf er. Aber zwing ihn nicht und fordere ihn nicht dazu auf, denn das ist eine freiwillige Tat. Allah hat dich nicht dazu aufgefordert. Willst du etwa etwas Pflicht machen, was Allah nicht Pflicht gemacht hat? Das ist, was wir lernen bei der Manhaj des Propheten sallallahu alaihi wasallam in seiner Da'wah. Wir haben gelernt, dass das Fasten ein Schutz ist. Und das Fasten haben wir gelernt, ein Schutz. Unter anderem, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat: Ya ma'ashar al-Shabab, o ihr Jugendlichen, wer von euch es sich leisten kann zu heiraten, soll heiraten. Und wer nicht heiraten kann, der soll fasten. Denn das Fasten heißt auf Arabisch, ist für ihn Wija, das heißt eine Beengung, eine Verengung. Gemeint ist für ihn, es verengt die Gefäße, gemeint ist, beruhigt die Erregung. Und deswegen, das Fasten ist eine gute Tat, liebe Geschwister. Und es führt dazu, dass man sich schützt. Und zwar schützt vor Haram. Schützt vor Haram Sachen. Bismillah, Alhamdulillah, und Salat, was immer hast du da. Wir haben gelernt, liebe Geschwister, dass die Zunge ist diejenige Sache, aufgrund die meisten Menschen Yawm al-Qiyamah in die Hölle geworfen werden. Und zu den Ernten, die man, oder zu der Ernte, die man durch die Zunge bekommt, gehört Al-Shirk, dann die Falschaussage, dann Al-Sihr, dann, dass man gläubigen Frauen Unzucht vorwirft, auf Arabisch Qadf. Dazu gehört, dass man über andere Menschen schlecht spricht. Und als weiteres, eines der übelsten Sachen, An-Namima. An-Namima, liebe Geschwister, bedeutet, dass man Unruhe stiftet unter den Muslimen, indem man weitererzählt, was der eine über den anderen gesagt hat. Dass der eine über den anderen gesagt hat, dadurch führt man dazu, dass das führt, in den meisten muslimischen Gesellschaften gibt es ein Problem, dass die Leute übereinander schlecht sprechen, aber sogar nicht nur einfach nur schlecht sprechen, sondern wie gesagt, dass sie Dinge über andere weitersagen, wodurch die Herzen natürlich nicht mehr vereint sind. Und Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist einmal an zwei Gräbern vorbeigegangen. Und er sagte, die beiden werden gerade bestraft. Und sie werden bestraft aufgrund einer Sache, die nicht schwer zu vermeiden gewesen wäre. Was den einen angeht, so wird er bestraft, weil er sich nicht geschützt hatte, wenn er sein kleines Geschäft verrichtet hat. Das heißt, Urin ist immer an ihn gespritzt. Und was den anderen angeht, so hat er immer hat er Namima gemacht. Und daraufhin hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Blatt genommen, ein frisches Blatt abgerissen, in zwei Teile geteilt und hat in jedes Grab eins reingesteckt. Und dann fragten sie Sahaba radiallahu anhu ihn, O Gesandte Allah, warum hast du das getan? Und er sagte, auf dass Allah ihre Strafe vermindere, solange diese Blätter noch frisch sind. Und das ist eine Sache natürlich, die gilt nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil niemand weiß, was in den Gräbern geschieht, außer ihm sallallahu alaihi wasallam. Und du kannst und du darfst auch nicht für Leute um Vergebung bitten, die keine Muslime gewesen sind. Und du kannst es bei niemandem mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, es sei denn, Allah hat es dir mitgeteilt. Oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und weil die Sahaba radiallahu ta'ala anhum diese Sache nicht gemacht haben. Die Namima ist eine der großen Sünden, liebe Geschwister. Und der Beweis ist, weil man dafür bestraft wird im Grab. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith von Al-Bukhari, wer mir garantiert, dass er aufpasst auf das, was zwischen seinen beiden Kieferknochen ist, und aufpasst auf das, was zwischen seinen beiden Beinen ist, dem garantiere ich das Paradies. Noch einmal, wer mir garantiert, was zwischen diesen beiden Kieferknochen ist, damit ist die Zunge gemeint. Wer mir garantiert, dass er nichts spricht, außer was Allah mag. Und wer garantiert, was zwischen diesen beiden ist, gemeint ist Oberschenkel, dem garantiere ich,